Die Angst packte ihn nach diesem zweiten, vollkommen unerwarteten Mord mehr und mehr. Er wollte schnell von hier fort. Und wenn er in diesem Augenblick imstande gewesen wäre, klarer zu sehen und zu denken, wenn er sich alle Schwierigkeiten seiner Lage, die ganze Verzweiflung, den ganzen Ekel und den ganzen Wahnsinn der Situation hätte vorstellen können und dabei begriffen hätte, wie viel Hindernisse, vielleicht auch Verbrechen, er noch zu überwinden und zu vollbringen haben werde, um von hier loszukommen und nach Hause zu gelangen, dann hätte er sehr wahrscheinlich alles im Stich gelassen und wäre sofort hingegangen und hätte sich selbst gestellt. Nicht aus Furcht für seine Person, sondern einzig aus Entsetzen und Ekel vor dem, was er getan hatte. Besonders der Ekel stieg und wuchs in ihm mit jedem Augenblick. Um nichts in der Welt wäre er jetzt zur Truhe oder in diese Zimmer zurückgekehrt. Aber eine merkwürdige Zerstreutheit, ja beinahe Nachdenklichkeit kam allmählich über ihn. Einige Minuten blieb er wie verloren stehen, oder besser, er vergaß die Hauptsache und heftete sich an Kleinigkeiten. Als er dann einen Blick in die Küche warf und auf einer Bank einen Eimer sah, der zur Hälfte mit Wasser gefüllt war, kam er auf den Gedanken, seine Hände und das Beil abzuwaschen. Seine Hände waren blutig und klebrig. Das Beil steckte er mit der Schneide einfach ins Wasser, ergriff ein Stück Seife, das auf dem Fensterbrett auf einer zerschlagenen Untertasse lag, und begann im Eimer seine Hände zu waschen. Nachdem er die Hände gereinigt hatte, zog er auch das Beil heraus, wusch das Eisen ab und wusch lange, gegen 3 Minuten lang, die Blutflecken vom Holz ab und versuchte sogar das Blut mit Seife abzuwaschen. Dann trocknete er alles mit Wäschestücken ab, die hier auf einer Schnur zum Trocknen hingen, und untersuchte darauf am Fenster lange und aufmerksam das Beil. Blutspuren waren nicht mehr zu sehen, nur das Holz war noch feucht. Er steckte das Beil sorgfältig in die Schlinge unter dem Mantel. Darauf besah er prüfend den Mantel, die Hosen und die Stiefel, soweit ihm das in der halbdunklen Küche möglich war. Auf den ersten Blick war von außen nichts zu sehen. Nur auf den Stiefeln waren Flecken. Er machte einen Lappen nass und wischte die Stiefel ab. Er wusste übrigens, dass er hier nicht gut sehen konnte, dass es vielleicht etwas Auffälliges gab, was er nicht bemerkte. In Nachdenken versunken, stand er mitten in der Küche. Ein quälender, dunkler Gedanke stieg in ihm auf. Der Gedanke, dass er den Verstand verliere und dass er in diesem Augenblick weder denken noch sich verteidigen könne, dass es vielleicht gar nicht zweckmäßig sei, was er jetzt vorhatte. »Mein Gott, ich muss fort, fort«, murmelte er und stürzte in das Vorzimmer. Aber hier erwartete ihn ein Schrecken, wie er ihn bestimmt noch nie erlebt hatte.